Erster Gott steht in der Versammlung. Er richtet die anderen Götter. Zweiter Gott fragt, wie lange richtet ihr falsch? Warum helft ihr bösen Menschen? Dritter helft den armen Menschen und den Weisen. Gebt den Schwachen ihr Recht. Vierter rettet die armen Leute. Befreit sie von der Macht der bösen Menschen. Fünfter, diese Richter wissen nichts. Sie leben in der Dunkelheit. Die ganze Erde wackelt. Sechster, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ihr seid alle Söhne Gottes. Siebter, aber ihr werdet wie Menschen sterben. Ihr werdet wie alle Herrscher fallen. Achter, steh auf, Gott. Richte die ganze Erde. Alle Völker gehören dir.